Wirtschaftlich wird uns gar nichts niederzwingen. Der Vierjahresplan wird durchgeführt. Er wird uns in den wesentlichsten Lebensgrunderfordernissen unabhängig machen vom Ausland. Die Anforderungen an unsere Wirtschaft sind große, allein es ist ganz klar, sie müssen erfüllt werden. Ich möchte Ihnen dabei nur etwas zu bedenken geben. Die Voraussetzung für die Aufrechterhaltung einer gesunden Wirtschaft ist ihre Stabilität und vor allem die Stabilität der Währung. Diese Stabilität der Währung ist so lange garantiert, solange jeder einzelne Mensch für das, was er als Lohn für seine Arbeit bekommt, sich die Produkte einer anderen Arbeit kaufen kann. Das heißt mit anderen Worten, solange Lohn und Preis sich die Waage halten. Wenn Lohn und Preis sich die Waage halten sollen, dann müssen wir aber nüchtern etwas erkennen. Wir haben in Deutschland heute die Pflicht, die Nation wieder in den Besitz der notwendigen militärischen Mittel zu setzen. Dies erfordert den Einsatz von Millionen deutschen Arbeitern für eine an sich nicht produktive Arbeit. In dem Sinn, als nicht der andere Arbeiter sich das Ergebnis dieser Arbeit kaufen kann. Das heißt, heute müssen Millionen Deutsche arbeiten, ohne dass das Ergebnis ihrer Arbeit Kanonen, Gewehre, Maschinengewehre, Munition und so weiter als Handelsprodukte auf den Markt geworfen werden könnten. Daher muss der andere Teil der Nation erst recht in der produktiven Tätigkeit angespannt sein. Denn nur dadurch, dass ich durch die Tätigkeit der anderen die praktische Produktion außerordentlich fördere, ermögliche ich es auch denen, die für ihre Rüstungsarbeit auch Geld bekommen, die Produkte zu kaufen, obwohl sie selbst in diesen gemeinsamen Topf der Nationalproduktion keine Gebrauchsgüter hineinlegen, sondern nur die höheren Werte für eine nationale Unabhängigkeit und für eine spätere, bessere deutsche Lebenssicherung. Es ist daher heute keine Rede und kann keine Rede davon sein, irgendwo auf diesem Gebiet nachzulassen. Wenn mir heute gesagt wird, können Sie nicht wenigstens die Überstunden abbauen, können Sie nicht die Arbeitsintensität etwas ermäßigen, dann kann ich darauf nur mit einem glatten Nein antworten. Das könnte ich nur dann tun, das können wir dann tun, wenn wir die Millionen Arbeiter, die zurzeit für die Rüstungsindustrie tätig sind, in eine praktische Produktionsindustrie übergeführt haben, sodass auch deren Arbeit auf den gemeinsamen nationalen Markt der Produkte geworfen werden kann. Dann wird das der Fall sein, früher nicht. Am Zweifel aber, dass diese Arbeit der nationalen Aufrüstung durchgeführt wird, soll niemand auch nur eine Sekunde kämpfen. Das wird durchgeführt bis zum letzten Konsequenz. Halbe Sachen mache ich nicht, sondern ich will, dass wenn Deutschland überhaupt diese Last auf sich nimmt, unser deutsches Volk auch hier nicht als zweites oder drittes hervorgeht, sondern als das stärkste europäische Volk überhaupt, das ich bei denen meine.